WDR 5 Erlebte Geschichten. In den 1960er Jahren gehörte sie zu den beliebtesten deutschen Sportlerinnen. Ingrid Mikler-Becker, die in diesen Tagen 75 Jahre alt wird. Die Leichtathletin aus Geseke war noch nicht 18, als sie 1960 im Hochsprung 1,68 Meter schaffte und damit die Olympianorm erfüllte. Als jüngste deutsche Teilnehmerin durfte sie an den Olympischen Spielen in Rom teilnehmen und erreichte einen respektablen 7. Platz. Weil sie so begeistert war, schwor sie sich, das spendiere ich mir in 4 Jahren nochmal. Und reiste 1964 nach Tokio, wo sie im Weitsprung 4. wurde. In Mexiko 1968 kam dann der ganz große Erfolg. Die Leichtathletin wurde Olympiasiegerin im Fünfkampf und schaffte es, noch ein 4. Mal an Olympischen Spielen teilzunehmen. In München nämlich holte sie 1972 mit der Sprintstaffel Gold. Noch im Stadion beendete sie ihre sportliche Karriere, denn bereits Ende der 1960er Jahre hatte sie in Mainz begonnen zu studieren, wofür sie sogar ihren Wohnsitz in ihrer geliebten Heimatstadt Geseke aufgab. Mein Vater war Leichtathlet, er war Turner, war hier in Geseke auch in einer Mannschaft. Er war dann an der Universität in Mannschaften und scheinbar hat er sich so gerne bewegt, wie ich mich auch gerne bewegt habe. Ich glaube, dass ich erblich in dieser Richtung sehr belastet bin, denn ich habe zeitlebens wesentlich weniger trainiert als all diejenigen, mit denen ich aktiv war. Und bin da sehr beneidet worden, wie das damals so üblich war. Ich bin in Geseke in die katholische Mädchenschule gegangen. Ich habe also damals hieß das Volksschule, zu Ende gemacht. Ich wusste gar nicht, was ich werden sollte. Ich habe dann eine kaufmännische Lehre gemacht und habe dann in dieser Lehrzeit festgestellt, also das ist wunderbar, aber das kann es nicht sein. Und bin dann unmittelbar im Anschluss nach Lippstadt zur Handelsschule gegangen und bin dann nach den 2 Jahren zur Stadtverwaltung nach Geseke gegangen und war dann Gott sei Dank wieder in Geseke. Die Stadt Geseke ist für mich Heimat. Heimat deshalb, nicht nur weil ich hier geboren bin, sondern weil ich noch ganz viele Freunde hier habe, weil immer wenn ich nach Geseke zurückkomme, merke, dass ich zu Hause bin. Ich wohne schon lange in Zornheim bei Mainz und dort bin ich auch gerne, aber ich bin dort nicht zu Hause. Ja, der Sport war, ich bin 1960, ich war noch nicht ganz 18 Jahre, bin ich zu den ersten Olympischen Spielen gefahren, nämlich 1960 nach Rom. Das war sehr überraschend, begann mit einem riesen Missverständnis, wie so vieles in meinem Leben auf Missverständnissen beruht. Ich hatte an den deutschen Jugendmeisterschaften teilgenommen und hatte die gewonnen. Erst den Weitsprung und dann kam der Hochsprung. Und der Hochsprung, der verlief so wunderbar, dass ich ab einer gewissen Höhe nur noch ganz allein im Wettkampf war. Und wenn man allein im Wettkampf ist, dann darf man die Höhen bestimmen, die als nächstes aufgelegt werden. Und wir hatten immer eine Steigerung von 2 Zentimetern und ich hatte den Kampfrichtern gesagt, ja, ich bleib dabei, die 2 Zentimeter. Und da haben die gesagt, nein, das ist 1,67 dann die nächste Höhe, sollen wir nicht 1,68? Da habe ich gesagt, nee, ich will nur die 1,67. Und damals gab es noch keine großen Anzeigentafeln, wie das heute ist, sondern so ganz kleine. Per Hand wurden die Zahlen da drauf gehangen, aber diese Anzeigetafel hatte man von mir weggedreht. Ich habe mich dann dahingestellt, bin angelaufen und habe diese 1,67 Meter im ersten Versuch sofort übersprungen. Und es war ein unheimliches Gefühl, denn es gab so einen Applaus, wie ich ihn nie erwartet hatte. Und dann kommen 2 Männer auf mich zu, mit blauen Jacketts und grauen Hosen und Krawatten. Und bevor sie überhaupt mal gratulierten, sagten sie, ob wir dich mit nach Rom nehmen, das wissen wir noch nicht. Ach, habe ich gesagt. Ich weiß aber, dass ich nach Rom fahre. Denn ich habe schon meine Jacke, ich habe schon den Rock, ich habe schon den Klappstuhl, ich habe schon den Hut und das Halstuch und die Fahrkarte habe ich auch schon. Worauf der eine Herr zu dem anderen sagte, naja, die ist wohl nicht ganz klar im Kopf. Die kann wohl springen, aber was soll denn das wohl? Und da habe ich gesagt, wer hier klar im Kopf ist, das weiß ich wohl selber. Und dann sind wir auseinandergegangen und ich bin zu meinen Freunden gegangen. Es waren ganz viele Freunde aus Geeske mit nach Neuwied gefahren, wo diese Meisterschaft stattfand. Und die stürmten auf mich ein. Du bist Olympianorm gesprungen. Du bist 1,68 Meter gesprungen. Ich habe gesagt, nee, das war 1,67 Meter. Nein, haben sie gesagt, die haben 1,68 Meter aufgelegt und das ist Olympianorm. Und dann stellte sich alles heraus, was diese beiden Herren in den blauen Jacken und grauen Hosen sagten, die meinten die aktive Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und was ich meinte, ich hatte mich 1959 für das deutsche Jugendlager in Rom qualifiziert. Ich sprach von dem Jugendlager, die sprachen von der aktiven Mannschaft und von der aktiven Mannschaft hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, was Olympianorm war. Ja, und dann gab es die Ost-West-Ausscheidung. Es gab ja damals noch eine gesamtdeutsche Mannschaft aus Ost und West. Und wer nun aus dem Osten und aus dem Westen starten durfte, das wurde in der sogenannten Ost-West-Ausscheidung festgestellt. Von Osten durften 4 in jeder Disziplin starten und vom Westen durften jeweils 4 starten in jeder Disziplin. Das heißt also, im Hochsprung sind 8 gestartet und die ersten 3 hatten sich dann qualifiziert für Rom. Ich habe diesen Wettkampf gewonnen und war somit auf Mal in der aktiven Olympiamannschaft. Bin 1960 im Hochsprung 7. geworden. Wir waren vom 7. bis 9. Platz alle gleich. Für mich war schon ein Riesenergebnis, überhaupt den Vorkampf zu überstehen, diese Qualifikation, die vorweg geht. Da hatte ich eigentlich schon alles erreicht, was ich wollte. Und es war für mich ein ganz, ganz großes Erlebnis, sodass ich mir am Ende der Olympischen Spiele bei der Schlussfeier geschworen hatte, das spendiere ich mir nochmal. Zu den nächsten Olympischen Spielen möchte ich auch wieder hin. Denn 1960 gab es in Geeske zwar alles schon zu kaufen, aber was ich in Rom gesehen habe, alle exotischen Obstsorten, Fleisch in solch einer Auswahl. Wir konnten jeden Tag von morgens bis abends Steaks essen. Es gab alles, was das Herz begehrte und das alles in einem Übermaß. Und das gab es 1960 noch nicht in allen Familien. Es waren gerade 15 Jahre nach dem Krieg. Und ich durfte diesen Luxus genießen. Es war ein Traum. Und der Schwur, das spendiere ich mir noch einmal. Ja, das ist mir in der Tat gelungen. Und zwar habe ich das Glück gehabt, 1964 wieder dabei sein zu dürfen. Das war allerdings dann doch schon noch eine andere Nummer. Denn 1964 waren die Olympischen Spiele in Tokio. Heute fliegt man in 10-11 Stunden nach Tokio. Wir sind damals 27 Stunden geflogen. Die damalige UdSSR durfte ja nicht überflogen werden. Wir sind also über Alaska geflogen. Und bis Alaska waren es 16 Stunden. Es waren Propellermaschinen. Keine Düsenmaschinen. Dort wurde aufgetankt, wir hatten 7 Stunden Aufenthalt und nach 7 Stunden ging es weiter, weitere 11 Stunden bis Tokio. Das war wirklich fast bis am Ende der Welt. Und wir haben gelebt wie die Japaner. Das heißt, heute kennt jeder ein Futonbett, aber damals kannte man das nicht. Also haben wir auf Matratzen am Boden geschlafen. Dann bekamen wir Seidennachtwäsche. Wir hatten Bettwäsche aus Seide und wir sind die ganze Nacht nur durchs Zimmer gekrochen, um irgendwo unsere Bettdecke, denn Seide auf Seide, es rutscht. Denn Fenster hatten wir aus Papier. Es gab keine Glasscheiben, sondern Reispapier. Das waren die Fenster. Also wurde es nachts schon ganz schön kühl und die Bettdecke war notwendig. Aber es war ein Traum. Es war eine völlig andere Welt. Es war auch eine andere Verpflegung. Rohen Fisch. Ich hätte doch in Geeske keinen rohen Fisch gegessen. Ja, aber in Tokio? Selbstverständlich. Das gab es, also wurde es auch gegessen. Und das ist uns bestens bekommen. Wir waren als Olympiamannschaft eine gesamtdeutsche Mannschaft. Und wir hatten so ein Vertrauensverhältnis. 1964 in Tokio bekamen wir BioVital. Das war ein Saft, der hat mich immer an meine Kindheit erinnert. Ich musste als Kind Lebertran nehmen. Wir bekamen alle 3 Tage eine Flasche BioVital. Und das haben wir dann gesammelt und dahingestellt. Und dann kam die eine DDR-Kollegin und sagte, was habt ihr denn da? Da haben wir gesagt, du kannst da alles haben. Das sollen wir trinken, aber ich kann das nicht trinken. Und meine Freundin Helga Hoffmann sagte dasselbe. Und unsere Freundin, die Inge Exner, hat alles mitgenommen. Und dann kam sie runter und sagt, hier, das könnt ihr von mir haben, das soll ich nehmen. Das sind unsere Vitamintabletten, aber ich nehme das Scheißzeug nicht. So hat sie es wörtlich gesagt. Ich habe da was von genommen und dann habe ich so Pickel gekriegt, sagt sie. Und ich sammle das, ich habe die ganze Schublade voll. Aber sie sagt, nee, also wir brauchen keine Vitamintabletten. Und wie sich dann herausstellte, war das Dianabol. Das heißt, in der DDR hieß das wohl Trinabol oder so ähnlich. Und sie hat das als Vitamintabletten verkauft bekommen von ihrem Trainer und der hat geglaubt, sie schluckt das. Und daher wussten wir, dort passiert etwas. Und ich bedauere eigentlich alle Athletinnen und Athleten, die heute dopen oder meinen, dopen zu müssen. Denn die kapieren alle nicht, dass nach dem Sport noch ein Leben kommt. Und dass das höchstwahrscheinlich länger dauert als die aktive Zeit. Und diese lange Zeit, die hoffentlich danach kommt, die sollte man gesund verbringen und nicht geschädigt durch Doping. Ja, und in Tokio, da habe ich schon keinen Hochsprung mehr gemacht, sondern habe ich Weitsprung gemacht. Bin ich Vierte geworden, mit 1 Zentimeter nach der Bronzemedaille. Später, viele Jahre später, sollte ich die Bronzemedaille bekommen, weil die damalige Bronzemedaillengewinnerin nicht mehr dem weiblichen Geschlecht zugehörte. Es war eine Zwittersituation, die Natur hat da irgendwelche Sprünge gemacht. Ich kannte diese Athletin sehr gut. Ich war sehr viel mit ihr auf Reisen. Eine ausgesprochen nette Person, sehr bescheiden. Und ihr wurde dann anschließend viele Jahre später diese Bronzemedaille aberkannt. Aber ich habe diese Medaille nicht genommen. Das hätte ich ihr nicht antun können, denn sie konnte zu dem, was die Natur ihr mitgegeben hat, überhaupt nichts, sondern sie musste ihr Schicksal schon sehr, sehr schwer tragen. Ja, das war 1964, Vierte im Weitsprung. Das war also schon für mich ein Riesenerfolg. Und weil das halt so schön war, habe ich gesagt, also ich spendiere mir das noch einmal und wollte dann nochmal zu den Olympischen Spielen, die waren 1968, dann in Mexico City. Und 1968 war ich im Weitsprung in einer Verfassung, dass ich wusste, wer den Weitsprung in Mexico City gewinnen will, der muss besser sein als ich. Ich hatte die Jahresweltbestleistung im Weitsprung und war mit dem Training so zufrieden und mit den Leistungen, dass ich wusste, ich kann das gewinnen. Und eine Woche vor Beginn des Weitsprungs bekam ich Montezumas Rache. Die Tabletten haben nicht angeschlagen, wir bekamen Kohletabletten, um den Durchfall zu stoppen. Dann hatte ich noch 3 Tage, wo es mir wieder viel besser ging. Alles war gestoppt. Aber ich war sehr schwach und dann kam der Weitsprung und das, was ich gewinnen wollte, ich wurde nur Fünfte. Und dann hatte ich 3 weitere Tage Zeit und dann habe ich zu meiner Freundin Helga Hoffmann, die nur als Besucherin dort war und mich ein bisschen betreut hat, da habe ich gesagt, Helga, was mache ich jetzt? Da sagte sie, Becker, da musst du den Fünfkampf gewinnen. Und da habe ich gesagt, ja. Ich wollte gewinnen, der Weitsprung ist weg, der Fünfkampf kommt, also mache ich mich auf, im Fünfkampf gut auszusehen. Und das Ende nach diesen 2 Tagen Fünfkampf war, ich habe mit großem Vorsprung gewonnen. Ich hatte mir das erhofft und hatte mir das erwünscht, aber dass es Wirklichkeit wurde, da war ich doch dann selber sehr überrascht. Ja, dann kam noch das Jahr 1972. Ich wusste, das sind eigentlich meine letzten Olympischen Spiele. Das waren dann schon die vierten. Ja, und dann haben wir noch die Staffel gewonnen, 1972 mit Weltrekordzeit. Und am Ende, als ich diesen Staffelstab übergeben habe, habe ich die Schuhe ausgezogen, noch im Stadion in München. Und das waren meine letzten Schritte auf einer Leichtathletikbahn. Und das war ein traumhafter Abschied. Und ich habe dann die Leichtathletik nicht einen Tag mehr vermisst. Nein, ich habe dann nie wieder Spikes angezogen. Und ich wollte auch nicht mehr wissen, kann ich noch 5 Meter weit springen nach einem Jahr? Wie schnell kann ich noch 100 Meter laufen? Nein, ich bin danach nie mehr gelaufen und nie mehr gesprungen. Und da ich wusste, meine Laufbahn als junge Beamtin, die wollte ich nicht weitermachen bis zu meinem Lebensende oder bis zum beruflichen Ende. Und bin dann nach Mainz gegangen zum Wintersemester 1968 und habe diese sogenannte Begabten-Sonderprüfung gemacht. Also ich habe parallel Sport, Pädagogik, Psychologie und Soziologie gemacht und habe in 3 Fächern das Diplom abgelegt und hatte eine traumhafte Studienzeit. Und das ging ja parallel noch mit meiner Wettkampfzeit. Und ich muss sagen, ich hatte Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und ich war ja im Sommersemester kaum an der Uni durch die ganzen Wettkämpfe und ich war sehr viel im Ausland. Und muss sagen, die haben mir alles mitgeschrieben, haben mir alle Skripten gegeben. Und im Wintersemester habe ich alle Seminare belegt, die ich konnte und doppelt belegt, sodass ich immer auf dem Laufenden war und konnte dann meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen zurückzahlen, indem dass ich sie zum Essen eingeladen habe, für sie gekocht habe. Und das war wirklich ein Geben und Nehmen, das war wirklich traumhaft. Nur einige Professoren, die haben das nicht verstanden, was ich machte. Der Professor, bei dem ich Soziologie studierte, das war der Unipräsident und der Professor Schneider. Ich hatte gleich mein Referat gehalten und wurde in den höchsten Tönen gelobt. Und dann war ich wieder nicht da, weil ich unterwegs war den Rest des Semesters. Und am Ende des Semesters bin ich wieder erschienen und wollte meinen qualifizierten Schein haben. Alle bekamen ihn, die das Referat gehalten hatten, nur ich. Und dann gesagt, Herr Professor Schneider und ich. Da sagt er, Frau Becker, warten Sie bitte. Und als alle weg waren, da sagt der Frau Becker, so geht das nicht weiter. Sie werden im Leben scheitern. Sie können nicht ein Referat halten, was super ist, und dann nicht mehr erscheinen. Wie wollen Sie Kontinuität in Ihr Leben bekommen? Und da habe ich mich dann wirklich am Zügel gerissen. Und bin im Sommersemester dann in die Uni gegangen, statt irgendwo noch hier einen Wettkampf und da einen Wettkampf zu machen. Ja, und ich habe dann sehr gut abgeschnitten und der Professor Schneider, der Präsident der Universität, ich wurde ausgezeichnet für das beste Examen an der Universität 1973. Und als er die Laudatio hielt, um mir den Preis zu geben, da sagte er, sie bekommt den Preis, aber sie hat ihn sich nicht verdient. Sie hat durch Abwesenheit geglänzt, aber irgendwann hat sie doch noch die Kurve bekommen. Das hat tief gesessen und sitzt bis heute. Ich weiß, dass man Kontinuität haben muss, um eigentlich zu bestehen. Es müssen nicht immer Höchstleistungen sein, aber man muss da sein und man muss sich zeigen und man muss bereit sein, wirklich immer wieder und immer wieder das zu geben, wozu man in der Lage ist. Also es gab 1990 eine Wende und doch keine Wende. Ich war nach meiner sportlichen Tätigkeit sehr früh in sehr viele Gremien eingebunden. Ich gehöre keiner Partei an, aber ich war sehr früh im Landesfrauenbeirat in Rheinland-Pfalz. Damals war Herr Kohl noch Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Bernhard Vogel war Kultusminister. Und die beiden haben sich einen Landesfrauenbeirat geleistet. Das heißt, sie haben Frauen eingeladen aus allen möglichen Richtungen, aus beruflicher Richtung, aus hauswirtschaftlicher Richtung, aus Sport. Und die hatten mich auch berufen. Ich war in diesem Gremium ganz viele Jahre. Und durch dieses Gremium bin ich in ganz viele andere Gremien hineingekommen. Als ich Staatssekretärin wurde 1990, ich war an einer Stelle, an der ich mitentscheiden konnte. Ich hatte den Regierenden klargemacht, sie können sich keine Olympiasiegerin holen. Und dann ist der Sport im Innenministerium. Und daraufhin hat man mir gesagt, ja, dann werden Sie Staatssekretärin im Innenministerium. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht werden. Eine Staatssekretärin im Innenministerium muss für meine Begriffe eine Juristin sein. Das kann nicht eine Soziologin und eine, die Sport studiert hat. Das geht nicht. Es gibt eine andere Möglichkeit. Sie holen den Sport aus dem Innenministerium raus und geben das rüber ins Familienministerium und ins Sozialministerium. Und kein Innenminister der Welt gibt den Sport auf. Das ist das Einzige in seinem Amt, wo er positiv glänzen kann. Ansonsten hat er nur mit Polizei zu tun, hat nur mit Rechtsauslegungen zu tun. Er muss immer nur negativ entscheiden. Und der Sport ist etwas, wo sie mit glänzen können. Mit allen sportlichen Erfolgen ist ein großer Etat, über den man verfügt. Ja, und dann hat die damalige Landesregierung es wirklich geschafft, den Sport aus dem Innenministerium raus in das Sozialministerium, und als das geschehen war, habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das. Natürlich haben wir versucht, den Breitensport anzuschieben. Das heißt also, große Programme aufzulegen und anzuschieben, zum Beispiel Sport in der Krebsnachsorge. Wir hatten gesagt, wir wollen, dass Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, nach ihren Operationen und nach ihrer Therapie innerhalb eines Umkreises von 20 Kilometern eine Sportgruppe finden, wo sie Sport in der Krebsnachsorge betreiben können. Und das haben wir in der Zeit geschafft. Und da muss ich sagen, das war eines der Programme, was bis heute noch läuft, was heute mehr als aktuell ist. Und wir haben damals diese Grundlage gelegt, dass solche Frauen auch wieder gut gesunden konnten, vor allen Dingen im Kopf wieder gesund werden konnten. Und als ich dann ausgeschieden bin, hat der dann folgende Innenminister, der von der SPD war, sofort den Sport wieder zurück ins Innenministerium geholt. Aber mich hat es dann nicht mehr betroffen. Es war für mich eine Herausforderung, die ich mit Begeisterung gemacht habe. In der Zurückschau auf mein Leben werd ich ganz klein und demütig. Ich bin mehr als dankbar, denn das Leben hat es in den größten Teilen, in den allergrößten Teilen sehr, sehr gut mit mir gemeint. Hat mir Möglichkeiten eröffnet, die andere in ihrem Leben nicht haben, die auf vieles verzichten müssen, was mir zugefallen ist. Das meiste ist auf mich zugekommen. Was ich dazu getan habe, war, ich habe es angenommen. Und dass ich es annehmen konnte, dafür bin ich unendlich dankbar. Verliebt in Olympia, die Olympiasiegerin Ingrid Mikler-Becker, die 75 Jahre alt wird. Für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten traf sie Andrea Lieblank. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.